Nastja, Sie, da kann ich wirklich mitreden. Und zwar ist doch der bekannteste Laster sind. Mann, wie soll man jetzt das schön umschreiben? Sie wissen doch alle, was ein Mann ist, die und eine Frau. Und ich meine, da brauche ich ja keine offenen Geheimnisse einrennen, die, wenn ich sage, dass ein Mann eben von Natur einen Unterschied hat. Ja, und die Frau hat eben keinen. Gut. Ja, aber jetzt, wenn jetzt ein Mann mit einer Frau, also Anwesende sind selbstverständlich ausgeschlossen, nicht, dass sie sowas nicht machen, ist natürlich klar, nicht, aber jetzt irgendwo anders, oder nee, machen wir einfacher. Wir nehmen gar keine richtigen Leute, sondern wir denken uns einen Mann und die dazugehörige Frau und den auch dazugehörigen Unterschied. Und wenn die jetzt irgendwo zugange sind, ich meine, wie spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Ja, das wissen Sie ja selber, dass trotz viele Möglichkeiten gibt es ja genau genommen immer nur eine Möglichkeit. Also ne, wie gesagt, Sie stellen das jetzt mal vor, nicht, dann ist das doch ganz normal, kann man sagen. Wenn jetzt aber, jetzt kommt der Knüller, nicht, jetzt wird das richtig heikelig, wollen wir alle wünschen, dass ich das jetzt schön hinkriege. Wenn Sie jetzt aber diesen gedachten Mann und die Frau, wenn Sie die jetzt dauernd vorstellen und an gar nichts anderes mehr denken können, dann haben Sie ein Laster. Naja, aber... Ich meine, dass wir jetzt keinerlei Missverständnisse vermeiden. Der reine Sinnentaumel ist genehmigt. Mir sagt auch der Ossi, nicht, der wäre menschlich und soll sogar manchmal bei Beamten vorkommen, in Urlaub. Oder wenn sie in die Berge fahren, dieser Almenrausch. Nicht? Und trotzdem ist das manchmal nur ein ganz kleiner Schritt von den harmlosen Spaß bis zum übelsten Laster, wie beim Theofieber. Passen Sie auf. In Hotel zum Beispiel, morgens nachher übernachten oder auch in Urlaub, da haben wir alle doch schon mal nicht bloß Duschgel und Seife aus dem Badezimmer eingesackt, Papiertaschentücher, sondern auch schon mal Streichhölzchen, Briefpapier oder auch ein geistliches Souvenir, wo man denn natürlich länger was von hat. Manch einer sammelt meinetwegen Teelöffel für die Tochter als Aussteuer. Ein anderer wiederum, der steht mehr auf Biergläser mit diesem Brauereiabzeichen. Und eine ganz normale Leidenschaft, wo also wirklich niemand was gegen sagen kann, das sind die Aschenbecher. Nun ist der Theo ja von seinen Kinderbeinen an so eine Art Frohnatur gewesen. Immer gerade raus, ne? Der fragt nicht viel nach Geld und Gut, der nimmt sich einfach. Aber nie aus seinem Zimmer, wo er gepennt hat. Da fehlt nicht ein Seifenlappen, keine Glühbirne, keine Türklinke. Der macht es ganz anders. Der geht den Gang runter bis an dem Wagen, wo das Zimmermädchen die gebrauchte Handtücher im Sack geschmissen hat. Und da tut er dann einpacken. Und zwar 6 Stück mindestens. Weil, wenn er jetzt welche verschenken will, zur Kommunion zum Beispiel, sagt er, die Ansprüche sind so geklettert, dass die Leute erwarten heutzutage ein 50 Dutzend. Ich meine, sie klatschen, ne? Aber wer so zulangt, nicht, und das dauernd tut, da fängt auch schon das Laster an. Und nun hat er natürlich immer eine Entschuldigung auf der Pfanne. Nämlich sagt er, dass er sowas macht mit gebrauchten Handtüchern. Da brauchte keiner die Nase drüber rümpfen. Nicht, sagt er, weil bevor er die verschenken täte, würden die ja nicht 60 Grad, sondern gekocht. Ne? Ja, und zwar zweimal, sagt er. Nicht? Also, dass keiner von den Beschenkten da hinterher was Schmutziges bei denken müsste. Wie und denn, die Reinlichkeit selber ist doch schon genau genommen das nächste Laster. Wie, das geht ja schon mit dem eigenen Körper los. Ja, früher. Wie brauchte man Wasser, Seife und Handtuch? Wie und wie entfernen Sie heutzutage hartnäckige Blutflecken von der Haut? Doch muss erstmal diese kleine Knubbelige mit der weißen Kappe kommen. Und tut ein Porentief reinweichen. Eine andere hält deine Hände in so ein Geschirrspülmittel, wo sonst das Porzellan drin aufgelöst wird, dass die Fettränder da leichter abgehen. Ja, Herrschaften, ich will nicht unter der Arme riechen. Ich, ja, auch nicht nach diesen rothaarigen Frühlingen. Ich will kein fettiges Haar, kein schuppiges Haar und kein trockenes Haar. Ich will sauberes Haar. Nee, und was für Haarwaschmittel gibt es? Nee, eins für trockenes Haar, eins für schuppiges Haar, eins für fettiges Haar. Nee, ist doch wahr, denn also ich bin ein gemütlicher Mensch, aber. Weil, da sitzt man morgen beim Frühstück, nicht schön gemütlich, Brötchen, Tasse Kaffee, eine Zeitung. Nee, und dann hauen die einen da aus dem Lautsprecher die dritte Zähne um die Ohren. Ist doch wahr, ich bin ein gemütvoller Mensch, nicht? Aber bei gewissen Hygieneartikeln, da bleibt dann doch der Honig in Halse stecken. Nicht, wenn man nicht mehr mal appetitlich frühstücken kann. Ja, das ist doch schon der Untergang des Abendlandes. Ja, aber wie weit das mit so Laster gehen kann, das ist mir erst die Tage klar geworden durch den Rudi Platzek, nicht? Wie der sich das Ding da geleistet hat. Und zwar, Sie kennen doch in Illustrierten hinten diese Annoncen, nicht so Fernsehzeitungen, Regenwurmpresse, nicht da, ja ne, da tauchen doch zwischen so Stehaufpillen, nicht Reizwäsche, Napperunterhosen und Bettnässen, auch manchmal so bestimmte Bücher auf, die kann man gegen Nachname. Und jetzt war da ein fünfbücheriges Werk, alle Laster dieser Erde, nicht, das konnte man also auch gegen Nachname, nicht, und das hat er bestellt, nicht, 280 Mark, schön Nachname, wie gesagt, sonst wäre das teurer gekommen, auf Raten, über 8000 Abbildungen, teils ganzseitig. Und er hat jetzt jeden Tag auf diesen Paketwagen gelauert. Der kommt ja bei uns, wann er Lust hat. Auch schließlich hat er es geschafft. Stand da in der Tür. Ja, ist offen. Kann ich mal das Paket bei dir auspacken? Mensch, ist es da? Ist denn die Luft bei dir rein? Absolut. Ja, und die Kleine? Euer Enkel? Kindergeburtstag, ist keine Gefahr. Und deine Frau? Die hat einen knackigen Hexenschuss. Die lief wieder eins. Du weißt ganz genau, wenn das ihn herauskriegt und weitererzählt, dann kann ich zu Hause meine Sachen packen. Nee, ich schweige wie ein Grab. Sag mal, weißt du eigentlich, was Entmündigen ist? Entmündigen? Oh, das ist unangenehm. Ja, das war mal im Fernsehen. Nicht, da darfst du Getränke nur noch bis zu 5 Mark. Nicht, und musst du dann Postsparbuch abgeben und kriegst ein sogenannter Vormund. Nicht, der muss immer mitkommen, wenn du deinen Lottoschein tippst. Ist da was Medizinisches bei, so ein Eingriff? Bei Entmündigen glaube ich nicht. Am ja, Mund kann man doch nichts abschneiden. Mann. Also, packen das aber auch immer ein, ne? Alle Laster dieser Erde. Bestimmt alle? Alle, natürlich. Steht ja extra drin. Alle. Mit aller Einzelheiten? Ja, manche so ja in Farbe. Das kommt halt bei mir. Halt, Moment. Lass mich mal jetzt mal. Also, wer bezahlt, der darf auch zuerst. Hm? Oh. Kriegt aber hier die Seiten. Hm? Das ist Bangkok. Laster in Bangkok, das sträumt kein Schwein. Ich mach die auf Ideen kommen. Du, was die eine Fantasie haben. Guck doch mal hier. Laster in Bangkok.